Genosse Kim Jong-un leitete den Kampfflugkunstwettbewerb der Kommandeure der Luft- und Luftabwehrstreitkräfte der koreanischen Volksarmee 2017. Um 9 Uhr vormittags erschien er auf dem Flugplatz. Der Generaloberst der Luftwaffe Kim Kwang-hyuk, Befehlshaber der Luft- und Luftabwehrstreitkräfte der koreanischen Volksarmee, betonte in seiner Eröffnungsansprache, der Kampfflugkunstwettbewerb der Kommandeure der Luft- und Luftabwehrstreitkräfte der koreanischen Volksarmee 2017 sei ein bedeutsamer Übungswettbewerb, der es zum Ziel habe, alle Kommandeure der Luftwaffe zu den unbesiegbaren Phönixen zu entwickeln, die nach dem Empfang des Befehls mit dem Commander hinter mir zuallererst ihre Flugzeuge steuern und alle feindlichen Ziele einschließlich der Flugzeugträger ganz schnell vernichten können und die ganze Armee zur Vervollkommnung der Kampfbereitschaft für die Vereinigung des Vaterlandes noch kräftiger aufzurütteln. Mit Überzeugung, dass alle Kommandeure und Kampfflieger der Luftwaffe bei diesmaligem Wettbewerb, der am historischen 80. Jahrestag des Sieges in der Schlacht von Potsdam stattfindet, den Kampfgeist und die unbesiegbare Macht der Luftwaffe von Kim Jong-un vor aller Welt demonstrieren würden, erklärte er den Kampfflugkunstwettbewerb der Kommandeure der Luft- und Luftabwehrstreitkräfte der koreanischen Volksarmee 2017 für eröffnet. Kim Jong-un gab den Kommandeuren und Kampffliegern der Luftwaffe den Startbefehl, begab sich dann an die Beobachtungsstelle und leitete den Wettbewerb. Aufgeteilt in Gruppen der Divisionskommandeure und Brigadeführer, der Kommandeure der Regimente der Jagd, der Bomben und der Überfallsflugzeuge, der Kommandeure der Regimente der leichten Transportflugzeuge, der Hubschrauber und der Bildungsflugzeuge und der jungen Flieger, die in den letzten Jahren die Fliegerausbildungsschule absolviert haben, wurde der Wettbewerb ausgetragen. Beim Wettbewerb wurden der Start, der Überfall, der Tiefsflug und das Rollen, der Abfangflug, der freie Luftkampf und die Landung als Urteilsfaktoren festgelegt. Und durch die Bilanzierung der mit verschiedenen Beobachtungsgeräten bewerteten Leistungen wurden die Rangordnungen entschieden. Als der Wettbewerb begann, flogen die Leichtflugzeuge mit der Parteifahne und der Fahne des obersten Befehlshabers hoch, hinterließen dabei den Kontenstreifen am blauen Himmel des Heimatlandes und unternahmen die Jagdflugzeuge einen Kunstflug. Kim Jong-un meinte voller Freude, die Kampfflieger führen verschiedene Kunstflugtechniken ausgezeichnet aus und zeigen dabei wissenschaftliche Steuerungstechnik und perfekte Flugkunst. Nach dem Befehlshaber der Luft- und Luftabwehrstreitkräfte Kim Kwang-hyuk flogen die Divisionskommandeure und Brigadeführer mit ihren Flugzeugen gen Himmel und führten verschiedene Kategorien wie Vernichtung der Angriffsziele, Tiefstflug durch den Luftraum über Flugplatz, Rollen im Steigflug und Landen hervorragend aus. Auch die Regimentskommandeure und die jungen Flieger erfüllten ihre Missionen wie Doppelstart, Überfall, Tiefstflug in 30 Meter Höhe, Doppelrollen im Steigflug, freien Luftkampfflug und Landen ganz ausgezeichnet. Beim erbitterten Wettbewerb der Kommandeure und Kampfflieger der Luftwaffe sagte Kim Jong-un mit großer Zufriedenheit, dass der heutige Wettbewerb der beste von den bisherigen Wettbewerben sei. Zum Schluss des Wettbewerbs gab es wiederum einen Kunstflug. Er brachte seine große Zufriedenheit damit zum Ausdruck, dass der Wettbewerb erfolgreich stattfand und gab die wertvollen Hinweise auf die Vervollkommnung der Kampfbereitschaft der Luftwaffe. Kim Jong-un traf sich mit den jungen Fliegern, die beim Wettbewerb den Kampfgeist und Mut der Kampfflieger der neuen Generation demonstrierten, ermutigte sie sehr und ließ sich mit ihnen ein Erinnerungsfoto machen. Dem Wettbewerb wohnten die Offiziere und Soldaten der koreanischen Volksarmee bei.